Wenn du's merkst, ist es längst schon zu spät. Du fühlst nur eins, wie schrecklich gern man bald wieder geht. Den zweiten Schritt, den dritten Schritt vom rechten Weg. Walzer takt, junges Paar kennt sich kaum, beide träumen still einen Walzertraum. Wer bin ich, wer bist du, ganz egal, ja, wer fragt danach beim ersten Mal? Der erste Schritt vom rechten Weg ist oft ein Walzerschritt, denn das Herz tanzt dem Walzer oft mit. Ja, dieser Schritt ist wie ein Traum, man fühlt ihn selber kaum, denn die Liebe tanzt leise schon mit. Du fühlst nicht, wie langsam sich alles schon dreht, wenn du's merkst, ist es längst schon zu spät. Du fühlst nur eins, wie schrecklich gern man bald wieder geht. Den zweiten Schritt, den dritten Schritt vom rechten Weg.